Die chinesische Delegation unter Leitung vom Vize-Außenminister Liu Jinmin, die zur Teilnahme an der dritten Sitzung des gemeinsamen Komitees für die Sicherung der Grenze zwischen der DVJK und der Volksrepublik China am 24. Oktober mit einer Maschine in Pyongyang eintraf, legte an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansude einen Blumenkrumm nieder und verneigte sich davor.